Herz auf. Ich warte schon eine Ewigkeit. Endlich ist es jetzt so weit. Da draußen ziehen die schwarzen Wolken nach. Ich muss durch den Monsun.